Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Wo landen defekte Computer, Smartphones, Festplatten, Kühlschränke, Klimaanlagen? Auf unseren Wertstoffhöfen natürlich. Wäre schön, aber nicht alles leider. Sie landen auf Europas größter Müllhalde. Und die liegt in Afrika. Und Recycling wird dort ernst genommen. Giftig ernst. Auf der größten illegalen Mülldeponie der Welt. In Ghana. In ihrer Dokumentation Welcome to Sodom porträtieren Florian Weigensamer und Christian Krönes die Menschen, die dort leben und arbeiten. Das Feuer lässt die Kabel brennen. Man sagt, das Feuer sei ein Monster, das tief unter der Erde lebt und versucht auszubrechen. Awal Mohammed, der Herr der Feuerstelle, ist froh darüber. Für mich ist es eine gute Sache. Es trennt die Metalle vom Plastik. Frisches Kupfer. Aber das Feuer lässt meinen Körper heiß werden. Es kann dich verletzen. Darum rauche ich Ganja. Es macht meinen Körper unverwundbar. Die unendliche Weite der größten Elektromüllhalde der Welt und die des Slums von Abokbloshi. Am Horizont manchmal zu sehen, die Skyline von Accra. Einst war hier eine grüne Lagune. Nun laufen Ziegen und Rinder herum zwischen all den Menschen und den Tonnen aussortierter Computer, Smartphones, Klimaanlagen oder ausrangierten Linienbussen. Und immer zu sehen sind in Welcome to Sodom die gigantischen schwarzen Rauchschwaden von brennendem Kunststoff oder Gummi. Der Erdboden ist voll von Metall, kleinen Kabelstücken. Quasi das Mädchen, das sich als Junge verkleidet, um in der Welt der Müllaufbereiter überleben zu können, zieht einen Lautsprecher hinter sich her. Ich habe einen starken Magneten. Am Anfang hatte ich nur einen, aber ich habe drei dazu gebunden. Der Magnet ist ganz anders als die Hände oder deine Augen, sagt Quasi. Er findet die Metalle auf dem Boden. Überall im Boden liegt Eisen. Es ist wie Geld, das aber niemandem gehört. Jeden Tag wird ein Preis für Metalle bestimmt. Den machen sie in New York oder so. Und es ist derselbe Preis auf der ganzen Welt. Sie ändern ihn jeden Tag. Und der bestimmt, wie viel Geld ich bekomme. Globale Zeiten auch für das Mädchen in Agbogbloshie. 6.000 bis 8.000 Menschen leben auf der größten Elektromüllhalde der Welt vom Schrottrecycling. Sie nennen die Mülldeponie Sodom. In Welcome to Sodom porträtieren Florian Weigensamer und Christian Krönes diese Menschen in Bildern, die an die Dokumentation Working Man's Death ihres verstorbenen Filmemacherkollegen Michael Glawoger erinnern und fast wie Gemälde wirken. Die mit dem Fremden und Extremen, aber auch Unvorstellbaren, das sie abbilden, eine poetische Aura enthalten. Es sind Bilder, die sich wie von der Realität ablösen, um mit dem nächsten brennenden Kupferkabelnest dahin wieder abzustürzen. In die brutale Wirklichkeit einer der verseuchtesten Orte der Welt. Keinen erklärenden Text gibt es im Film, keine Interviews. Die Menschen sind zu hören in einem Off-Text. Auch das gibt dem Film etwas, das ihn das rein Dokumentarische mitunter transzendieren, aber manchmal Erklärendes auch vermissen lässt. Zu den uns so allvertrauten Bildern von Computern und sauber verlegten Netzwerkkabeln in sterilen, gekühlten Serverfarmen in Europa oder den USA wirken die schwarzen Rauchschwaden von Agbogbloshie wie ein dramatischer Kontrapunkt und größter Widerspruch. Und doch gehört beides eben zusammen. Welcome to Sodom von Florian Weigensamer und Christian Krönes zeichnet die dunkle Kehrseite der sauberen digitalen Welt. Vor allem aber gibt der Dokumentarfilm den Menschen, die am Ende der Wertschöpfungskette leben und arbeiten, ein Gesicht und eine Geschichte. Dem Mädchen, das als Junge Müll sammelt, dem Herrn der Feuerstelle, dem Rapper und Star der Deponie oder dem schwulen Flüchtling aus Gambia, der nur hier eine Chance hat zu überleben. Oder der Wasserfrau, die viel älter aussieht, als sie ist. Das ist kein Ort, um alt zu werden. Die Zeit hier arbeitet anders, gegen deinen Körper. Übrigens, auch das gehört zur Logik globaler Warenströme. Die in Ghana wiedergeförderten Rohstoffe werden schließlich nach Europa und in die USA zurückexportiert. Dahin also, wo sie einst ihre Reise als Müll angetreten haben. Am Ende von Welcome to Sodom sehen wir zig Computermonitore, aufgestapelt wie zu einer archaischen Begräbnisstätte. Ein Bild, von dem eine abstruse Schönheit ausgeht. Nicht von dieser Welt, doch. Welcome to Sodom mit dem schönen Untertitel Ihr Smartphone ist schon hier. Ab Donnerstag in unseren Kinos. Hartwig Tegeler stellte unseren Film der Woche vor.